Zeit FM. Das war Musik von Mystic State aus Bristol. Mystic State hat auch ein Label, Shikara Project heißt das. Und da ist auch das Stück erschienen, das wir gerade gehört haben. You Need It Too heißt das. Und das ist die Release-Nummer CKRA 36. Im Hintergrund hören wir jetzt Loom, ebenfalls aus England. Ich weiß nicht genau, wo Loom beheimatet ist innerhalb Englands. Das Stück hier heißt Fractured Light und ist erschienen auf dem bristolianischen Label Gobstopper. We'll be right back. Musik von dem Darmstädter Chrome Dub Label. Die ist jetzt noch nicht draußen, die wird in Kürze erscheinen auf 7-Inch wie gehabt. Das ist die Release-Nummer Chrome 007 von 3WA, der meines Wissens aus Porto in Portugal kommt. Temper Flares hieß das Stück. Und wir machen weiter mit Derek Lee, von dem hören wir den Song War of the Worlds. Und das ist erschienen auf Normine Sound. We'll be right back. Die erste Hälfte der heutigen Sendung auch schon um und ich sag mal, was wir alles gehört haben seit Derek Lee, den hatte ich glaube ich noch angekündigt, War of the Worlds von Derek Lee, hören wir nachher auch noch die B-Seite dieser Maxi auf No Mind Sound und dann haben wir Lost gehört mit Uh-Oh, erschienen auf Deep Dark and Dangerous, der 117. Release. Gerade Turnian Sound mit Concrete Bench raus auf Vision. Der hat da so eine LP rausgebracht mit insgesamt 26 Tunes. Die heißt Digital Artifice. Und die findet man, glaube ich, auch auf seiner Bandcamp-Seite oder auf der von seinem Label. Hier im Hintergrund hören wir gerade ADS1 aus Straßburg. Also schon der zweite Künstler aus Straßburg. Vorhin hatten wir Beatrice M. gehört. Und das Stück heißt Perfect Match, ist erschienen auf Northside Recordings und ist der vierte Release auf diesem Label. Ja, und weiter geht's gleich mit einem Künstler aus Deutschland. Zuka nennt er sich, kommt aus Augsburg, ist sehr umtriebig, macht, glaube ich, jeden Tag einen Tune. Die werden natürlich nicht alle veröffentlicht, aber auf Black Soil ist jetzt eine Maxi von ihm erschienen. Mit dem Release-Nummer oder mit der Release-Nummer Black Soil Nummer 002. Und daraus hören wir als nächstes einen Song, der heißt Forgotten in the Car. Ich glaube, das samplet er James Blake.

Hier von Jeff Boyer Beats aus Los Angeles. Selecta heißt das Stück. Raus auf Manuka. Und davor ebenfalls vom Manuka Recording Sypho mit Close Your Eyes. Und das, was wir davor gehört hatten, das hatte ich angekündigt, das war Suka aus Augsburg mit Forgotten in the Car. Und weiter geht's mit einem Künstler aus Münster. No Clue nennt der sich. Der hat auf dem Next Level Label eine Maxi draußen. Und daraus hören wir den Song 24. Hier ist No Clue. S3Dubs aus Birmingham, erschienen letztes Jahr auf Influx Audio. Übrigens sind viele Stücke, die ich heute gespielt habe, im letzten Jahr schon erschienen. Ich hatte da noch so ein Verzeichnis, in dem so ein paar Dubstep-Sachen waren, die ich noch nicht spielen konnte in dieser Sendung. Und auch dieses Stück hier, das wir jetzt hören, stammt aus dem Jahr 2023 von einem Künstler, den wir vorhin schon gehört haben. Derek Lee nennt er sich. Das hier ist die B-Seite seiner Maxi auf No Mind Sound und die heißt Shadows in My Soul. Und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe von Back to the Basics. Ihr hört diese Sendung jeden Donnerstag um 21 Uhr. Es gibt immer eine Stunde lang Bassmusik. Und das Letzte, was ich angekündigt hatte, war Derek Lee mit Shadows in My Soul. Danach haben wir Zah, gehört geschrieben, Z-H-A, mit Chop, raus auf Nam. Und danach dieses Stück hier von RSD. RSD steht nicht für Record Store Day, das auch, aber in diesem Fall für Rob Smith Dubstep. Der hat eine Bandcamp-Seite und der hat eine lange Karriere als Basskünstler. Der hat schon in den 80ern angefangen, damals unter anderem mit Massive Attack gearbeitet, an deren ihrer ersten Single. Und er hat im Laufe dieser Jahre viele verschiedene Künstlernamen gehabt und auch Kooperationen. Also als Rob Smith hat er selber öfters mal Musik rausgebracht, später als RSD, aber dann auch als Smith & Mighty oder als More Rockers, Blue and Red oder Blue and Henry, glaube ich auch. Und jetzt hat er ein paar MP3s rausgebracht, die vorher noch nicht veröffentlicht waren. Und eine dieser Compilations älterer Tunes heißt Decades. In this world, which is getting more and more closely interconnected. Und da hat er zugeschrieben, old ones, new ones, loved ones, neglected ones, a collection of sounds from the past and present. Und daraus stammt dieses Stück hier, RSD mit Same World. Und auch das nächste, das wir gleich hören werden, RSD mit Yes I, das ist der Dancehall Rock Foundation Mix. Dancehall Rock kennt ihr vielleicht. 2012 auf Moonshine Recordings erschienen. Aber jetzt halt dann diese Instrumentalversion. Und wie geht's hier weiter auf Byte FM? Wenn ihr die Erstausstrahlung hört am Donnerstag um 21 Uhr, dann folgt Henning Tudor Kasbom mit Tracks des Tages. Heute mit dem Untertitel Träume und offene Augen. Und die Wiederholung hört ihr Freitag früh um 5. Darauf folgt die Sendung Das Ehrenwort mit Leonie Möhring. Und ich habe nach RSD noch ein Stück für euch von The Bug. Der hat jetzt eine Reihe rausgebracht, Machine 1 bis Machine 5. Eventuell ist 5 auch der Abschluss und daraus hören wir Gutted in Klammern Human Filth. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Donnerstag um 21 Uhr. Bis dahin, mach's gut und tschüss. FM. Byte FM. Hi, ich bin Martin Böttcher. Elektro Royal und Time Tunnel sind die Sendungen, die ich hier bei Byte FM mache. Ein Programm wie unseres, das kostet viel Geld, Studios, Wasser, Strom. Und auch wir Moderatorinnen und Moderatoren sollen ja angemessen bezahlt werden. Und dafür brauchen wir euch. Werdet Freundin, werdet Freund von Byte FM, werdet Mitglied in unserem Förderverein. Das geht schnell über die Byte FM Homepage. Menüpunkt Freunde. Ich sag schon mal vielen Dank.